Die Spannung war groß, als heute um 9.25 Uhr Ortszeit in Shanghai die Börse eröffnete. Und am Tag nach dem größten Tagesabsturz seit 8 Jahren hat sich die Stimmung der Anleger kaum verbessert. Der Leitindex in Shanghai begann mit einem Minus von 6,41%. Auch an der Börse in Shenzhen über 6% Minus. Die Staatsmedien in China lecken heute ihre Wunden. Selbst die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, spricht von einem schwarzen Montag. Die Verluste von gestern haben sämtliche Gewinne des Jahres 2015 wieder zunichte gemacht. Etwa 2200 Aktienpapiere fielen bis zum erlaubten Höchstverlust von minus 10% pro Tag. Die Börsenwerte stehen jetzt in etwa auf dem Stand vom Januar. Die Ursachen sind vielfältig. Bereits am Freitag wurden die Anleger in China wieder einmal durch schlechte Wirtschaftsdaten verunsichert. Der Einkaufsmanager-Index von Chinas verarbeitender Industrie fiel auf den tiefsten Stand seit über 6 Jahren. Er steht für die Stimmung in den chinesischen Unternehmen. Das dürfte den Börsenabsturz befeuert haben. Denn schon am Freitag war der Leitindex in Shanghai um über 4% gefallen. Die Investoren in China hatten sich übers Wochenende Signale von der chinesischen Zentralbank erhofft. Aber die senkte weder die Zinsen, um den chinesischen Sparern neue Anreize zu geben, noch senkte sie die Mindesteinlagen für Banken, um Kreditvergaben zu erleichtern. Auf beides hatten Investoren spekuliert. Beides traf nicht ein, also wurde verkauft. Dabei hatte der Staatsrat am Sonntag eigentlich etwas verkündet, was die Kapitalmärkte in Schwung bringen sollte. Die chinesische Regierung erlaubte den staatlichen Rentenfonds, bis zu 30% ihres Nettovermögens in einheimische Aktien zu investieren. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua rechnet vor, dass dadurch mittelfristig eine zweistellige Milliardensumme in die Aktienmärkte fließen soll. Aber da keiner genau weiß, wann und wie viel, hat auch das die Anleger nicht beruhigt. Aber bei aller berechtigten Sorge um die Börsen und die Wirtschaft in China, viele Analysten sprechen von einer notwendigen Bereinigung. Denn bis Mitte Juni waren die chinesischen Aktien innerhalb eines Jahres um über 150% auf ein 7-Jahres-Hoch gestiegen. Und trotz der Verluste zuletzt, der Leitindex in Shanghai hat übers Jahr gerechnet immer noch um rund 40% zugelegt.